Ich sitze hier seit Stunden, dreh den Kopf, meine Runden, geht mir alle nicht auf den Sack, als ich einen Müllsack in der Hand. Ich geh auf die Straße, alle schaue mich an, als hätte ich ein Messer in der Hand. Eins will ich loswerden, wegen Scheiße hab ich Magenschmerzen. Es ist der Augenblick, der dich fickt, als hättest du'n Hure losgeschickt. Schöne Grüße an Eva und ihre Lippenstift, wenn ich sie in den Mund fick und wieder nach Frankfurt schick. Frauen sagen, ich liebe dich, doch ich glaub das nicht. Kaum ist der Freund aus dem Haus, kommt schon der Typ aus dem Autohaus. Wir sind immer die Schweine, höre ich diesen Satz, irgendwann brech ich der Fotze die Beine.